Der Preis. Hörspiel nach dem gleichnamigen Drama von Arthur Miller. Aus dem Amerikanischen von Hans Saal. Hörspielbearbeitung und Regie Klaus Gmeiner.